Kundgabe 2827. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.07.1943. Warnung vor Vorgehen gegen dieses Werk. Wehe denen, die da glauben, sich meinem Willen widersetzen zu können, die sich anmaßen, mein Wort gefährden zu wollen, das meine Liebe zur Erde leitet. Unantastbar ist, was meine Kraft zum Ausdruck bringt. Und darum wird selbst Schaden nehmen, wer sich daran vergreifet. Ich habe nur ein Ziel, euch Menschen zu retten, und stehe euch deshalb bei in der größten Not, die euch belastet, und führe euch mein Wort zu und mit ihm die Kraft, dieser Not zu entrinnen. Alle Mittel, die dazu beitragen können, wende ich an, weil mich eure Not erbarmet und ihr nimmermehr allein euch befreien könnt. Und so leite ich meine Kraft offensichtlich zur Erde. Und jeder, der sie nützet, der sie wirken lassen will an sich, wird merklich sie verspüren und sie nicht mehr missen wollen. Es ist mein Wort, das Zeichen meiner Liebe zu euch Erdenkindern. Und diese, meine Liebesgabe, sollt ihr wert halten. Ihr sollt sie achten. Und so ihr es nicht anerkennen wollt, dann sollt ihr es unbeanstandet lassen und es denen nicht entziehen, die Kraft daraus schöpfen wollen. Wehe aber denen, die Hand daran legen, die glauben, vernichten zu können, was durch meinen Willen und durch meine Kraft entstanden ist. Sie setzen ihren Willen gegen den meinen und glauben, mich überwinden zu können. Sie glauben, den Menschen das entreißen zu können, was ich ihnen als Hilfe zukommen ließ. Denn sie kennen mich nicht an und so nach auch nicht meine Macht und meine Gerechtigkeit. Ihr Wille ist, zu zerstören, was mein Wille erstehen ließ. Und also fordern sie meine Macht heraus. Sie zwingen mich, dass ich mich kundgebe, so gegen mich und mein Werk vorgegangen wird. Denn ich lasse es nicht zu, dass sich Menschen unreifen Geistes dessen bemächtigen, was geistige Reife erfordert, um ernsthaft geprüft werden zu können. Und ich lasse auch nicht zu, dass denen ein Haar gekrümmt werde, die für mich arbeiten und nur meinen Auftrag ausführen und die Liebe und Gehorsam zu mir bestimmte, diesen Auftrag zu übernehmen und auszuführen. Ich habe ihnen und auch ihrem Werk meinen Schutz zugesichert, und mein Wort ist Wahrheit. Also wird niemals menschlicher Wille das zu zerstören vermögen, was mein Wille entstehen ließ. Denn meine Macht ist unbegrenzt. Und mein Wille genügt, jeden Angriff zu entkräften und auf den Urheber selbst zurückstrahlen zu lassen. Und darum hütet euch, die ihr mich und meine Macht ableugnet. Hütet euch und bezähmet euren Zerstörungswillen, denn ihr kämpfet vergebens. Und ihr müsset es büßen, so wie ihr diese Mahnung außer Acht lasset. Euer Körper muss es büßen, was euer Wille verschuldet hat. Was durch meinen Willen ersteht, das muss seine Bestimmung erfüllen, und menschlicher Wille wird machtlos daran zerschellen. Ich leite mein Wort wahrlich nicht zur Erde, dass sich unreife Menschen daran erproben und ihre irdische Macht zur Geltung bringen wollen. Es kämpfen diese gegen mich selbst an, und sie werden niemals Sieger sein, sondern niedergestreckt werden durch meine Kraft und meinen Willen, weil ich es nicht zugeben kann, dass die Menschheit einer Gnadengabe beraubt werde, die meine Liebe und meine Weisheit für notwendig erachtet, um der Menschheit Hilfe zu bringen in größter geistiger Not. Amen.